dem Weg Richtung Glück. Lassen einige ihr Mitgefühl zurück, sie verlieren den Blick für das Stück Menschlichkeit dieser Welt, das noch existiert. Das Gesetz dieser Welt, erschaffen und gebogen durch ihr Geld, ihre Seelen entstellt und verzerrt durch die Gier, die das Glück als Sklaven hält. Das Schicksal wird von Mächtigen gelenkt, in die Enge gedrängt, wird ein jeder zum Tier, das wild um sich schlägt und sich noch mehr verfängt. Unser Handeln ist legal, doch günstiger Kaffee im Regal bedeutet oft Hunger und Qual für viele, doch die Augen sind zu und es scheint egal. Etwas extravaganter zu sein in unserem schönen Land. Auf Armut folgt Not, auf Mut folgt Hass, auf Hass folgt der Tod. Und der Tod, er mutiert und bedroht einen Kontinent, dessen Meere färbt sich rot. Die Religion der Dunkelheit.